fast pünktlich 22 Uhr. Ich hoffe, ich schneide jetzt nicht irgendeine kleine Überziehungsminute kaputt. Ich muss da im Speziellen an den Klaus und an den Kai denken. Mensch, unsere Übergaben, mir fehlt das ja auch ein bisschen. Aber ich gebe ehrlich zu, hier so Himmel in meiner Stube, das ist einfach großartig. Weil jetzt kommt so ein wunderbares Kabelwust zu meinem ganz persönlichen Wust noch mit dazu. Und es ist großartig, dass das funktioniert. Ich genieße das sehr. Also manchmal ist 2020 ein großartiges Zeitalter. Obwohl ich mich natürlich immer über uns Menschen wundern muss. Aber das wollen wir jetzt die nächsten 2 Stunden nie machen. Wir wundern uns gar nicht, sondern wir erfreuen uns, dass unsere Beine sich so herrlich entspannen können und unsere Seele auch ein bisschen Ruhe findet. Draußen ist es ja nun wirklich ein bisschen tropisch. Ja? Nehmt Südfrüchte rein, es könnte passieren, die schlagen aus. Ja? Also passt auf, ihr Lieben, ich habe mir heute gedacht, die Musikauswahl ist definitiv erfrischend. Ja? Und wir fangen aber heute nicht wie gewohnt mit ausdrucksstarken Dingen an, sondern ich habe mir heute gedacht, es gibt da so einen Seelentröster, von dem habe ich euch schon oft was vorgespielt. Und das ist nach wie vor die Granate, sozusagen die Initialzündung, dass es bei mir angekommen ist. Hier kommt ein bisschen was fürs Herze und dann machen wir es ein bisschen ausdrucksstärker. Wir lassen es heute wieder schön dudeln. Ich versuche, mich zu bremsen mit der Schnatterei. Bleibt schön sitzen. Ihr hört immer noch selbstbestimmt blaues Radio. Und es geht auch schon los. Lehnt euch schön zurück. Ich hoffe, ihr habt was zu crackern und was Erfrischendes zu trinken. Und ich habe hier gerade ein schönes kleines Bierchen bekommen. Das ist aber schon fast alle. Ich bin ja ehrlich. Ihr Lieben, macht's euch auch gemütlich. Jetzt geht's los. Der hält jetzt seinen Sappel. Ding Dong. Träumte von Hitze frei, doch der Direktor sprach: Der Fotograf ist da. Wir machten uns auf der Treppe breit, die Kämme wurden herumgereicht, bestaunten wie gebannt des Fotografen Hand. Wir wollten es fangen, das Vögelchen, in teuren schwarzen Apparaten. Wir kleben Bilder ein und wir suchen blind nach jenen funkelnden Lichtern, die die Mädchen in den Augen hatten, auf unseren Mopeds, die lange verschrottet sind. Die fetten Jahre vorbeigerauscht, wir haben sie lange eingetauscht, samt dem Piratenschatz für einen Arbeitsplatz. Wir fressen dankbar den Kopf gesenkt, was uns der Alte einschenkt. Doch abends fahren wir vor am Kindergartentor. Da ist es wieder, das Vögelchen, es nistet in den nassen Haaren seltsamer Menschen, die unsere Kinder sind. Und auch die funkelnden Lichter sind da, wo sie waren die ganzen Jahre. Du hast sie nur lange nicht mehr angezündet. Da ist es wieder, das Vögelchen, es nistet in den nassen Haaren seltsamer Menschen, die unsere Kinder sind. Und auch die funkelnden Lichter sind da, wo sie waren die ganzen Jahre. Du hast sie nur lange nicht mehr angezündet. Okay, ich quatsche nur noch mal kurz rein. Ich denke, weil ich entspanne ja natürlich auch immer mit. Und so daheim in der Stube ist die Gefahr natürlich viel, viel höher, noch mehr zu entspannen, als das geplant ist, wenn ich für euch eine Entspannung versuche zu schaffen. Ja. Und ich will auch an der Stelle mal noch ganz lieb die Leute im Plan Radio grüßen. Und ich will auch noch mal euch ganz lieb grüßen, weil das habe ich irgendwie, glaube ich, vergessen. Und mir liegt das natürlich sehr am Herzen. Und da habe ich jetzt noch was ganz Wichtiges, bevor wir das verschnarchen. Also ich hier vor lauter Entspannung. Ja. Wir können bis 23 Uhr hören wir uns über UKW, über das Kofferradio, ja, herrlicherweise. Aber dann müsstet ihr, wenn ihr könnt, www.radioblau.de eingeben. Da ist dann alles in Blau für euch erklärt. Und auch dieser herrliche Livestream, den ihr wie auch immer auf dieser herrlichen Welt hören könnt. Und da haben wir dann die zweite Stunde dort übers Internet. Ja. Und das soll es auch schon gewesen sein, weil, ihr kennt das, die Musikauswahl drängelt ein prallvolles Paket. Bleibt schön hocken, herrlich gemütlich. Und ich nehme das Kissen hier lieber wieder beiseite. Wir haben heute bereits Maschinen, die nicht nur arbeiten, sondern auch denken. Ich werde Ihnen einmal zeigen, wie so eine Maschine denken kann. Sie sorgt für Sicherheit, Wohlbehagen, für die Annehmlichkeit einer Klimaanlage und für Entspannung. Diese Art Musik stammt aber nicht von einem Computer. Kommt auch noch, zu seiner Zeit. Selbst militärische oder politische Fragen beantworten. Sie könnte das menschliche Hirn völlig ersetzen. Don't. Halleluja, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Als ich ihn heute in der Musikauswahl gefunden habe, habe ich gedacht, unbedingt kennt ihr. Das sind so die schönen alten, Geschichten. Man wird halt auch ein bisschen sentimental, wenn man so im tropischen Klima anfängt zu wohnen hier. Ja. Nee, passt auf, es geht weiter. Jetzt ist mir hier ein bisschen Blödsinn passiert, deswegen melde ich mich nochmal kurz. Ich merke hier an diesem, Schleife von diesem Musikpaket rum. Ja. Und was passiert? Es platzt. Ja. Jetzt liegt nur dieser ganze Musikwahnsinn hier wild durcheinander. Und wir können da einfach nur immer mal reinpicken und hören, was passiert. Das hier, das erkenne ich. Und da gehen ganz spezielle Grüße heute. Jake Monroe. Ich weiß, ihr vermisst den bestimmt auch schon. Ich auch. Ich habe gedacht, vielleicht kommt er ja mal rum. Aber vielleicht hat er auch was ganz Wichtiges zu tun. Ihr wisst, das ist ja so ein bewegter Künstler. Ne? Und deswegen habe ich mir bei diesem Stück hier, habe ich an dich gedacht. Und liebe Grüße. Und hier ist er. Warte, ich muss einen Regler hochschieben. Ihr wisst, alles von Hand. Und klick. Baby's on fire. So bewitching. Rescuers row, row. Ino. Ewigkeit. Seh ich in die Sterne, zieh der 22 Uhr und 50 Minuten. Die Zeit rast, die gemütliche, ihr wisst das. Ihr könnt ja immer von Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr Blaues Radio hören über UKW und auch am Wochenende Sonnabend und Sonntag ab Mittag 12 Uhr bis Mitternacht 24 Uhr selbstbestimmt Blaues Radio hören. Und wenn ihr Bock habt, jetzt noch eine Stunde mit mir hier Mucke zu hören, dann www.radioblau.de. Dort könnt ihr alles Wissenswerte über euer Blaues Radio erfahren und dort findet ihr auch den Liefestreame, den Livestream, drückt den Button und hört noch eine Stunde Internet. Wir gewöhnen uns das, denke ich, in Zukunft an. Das ist so eine Trainingssache. Deswegen ist es mir auch ganz lieb, das gebe ich ehrlich zu, dass ich das hier von daheim machen kann, weil ich brauche dann nachher nur noch ins Bett fallen und alles ist gut. Nu, hier ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid noch nicht so ganz müde und eure Beine sind noch nicht ganz so schlaff. Wir machen einfach herrlich weiter, weil ich habe hier eine schöne Geschichte, die passt so ein bisschen zum Schluss der Sendung. Kommt also, wenn ihr jetzt müsst, gut ins Bett, habt süße Träume, morgen einen herrlich ausgefüllten Tag und dann ab 18 Uhr wieder Blaues Radio. Siehst du, jetzt haben wir wieder herrliche Zeit verquatscht. Ja? Ihr Lieben, es war schön, dass ihr gehört habt und wie gesagt, wer Lust hat, haben wir jetzt noch ein Stündchen. Achtung, hier noch eine schöne Sache, ein Betthüpfer. Ja? Früher gab es immer Betthüpfer, wenn man besonders lieb war. Ja? Dicho salgo già verchei, palai, palai, palai, bedile para mi c'è, non c'è rosima yek, di cabre gun di mesa yek. Mangeltu, batasciale mangeltu. Di carta d'ogu gripe, palai, palai, palai, le manzaccio mi di pe, non c'è rosima yek, di cabre gun di mesa yek. Zu, meine, zu, meine, zu, meine, zu, meine, sechs. Zu, meine, zu, meine, zu, meine, zu, meine, zu, meine, zu, meine, zu, meine, sechs. Schale Mangeltu. Zu meine, zu meine, zu meine, zu meine, zu meine, zu meine, zu meine, sechs. Zu meine, zu meine, zu meine, zu meine, zu meine, zu meine, zu meine, sechs. We'll be right back. 22 Uhr und 2 Minuten. Wir nehmen uns jetzt noch eine schöne Stunde Zeit. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Empfang, was das Internet betrifft. Oder ich stecke Kabel aus der Wand, wo es rauskommt. Spektakulär. Also bleibt noch schön hocken. Jetzt wird es auf jeden Fall nochmal farbig für die Ohren. Nu, Achtung, ich hebe hier den Regler hoch. Es ist ziemlich gefährlich, hier so in der eigenen Stube zu sitzen. Halleluja, herrlich. Mom. Yeah. do it again. Und 21 Minuten. Ich glaube, geht's euch auch so. Bei mir wirkt's definitiv. Blaues Radio geht ganz schön rein. Und 2 Stunden habe ich jetzt, glaube ich, das Gefühl, wirken auf jeden Fall schneller entspannend als 1 Stunde. Nu, hier, wir machen schnell weiter. Alles klar, alles klar. Thank you.

Halleluja, 23.44 Uhr. Ich muss mich, wie gesagt, auch gewöhnen, solche späten Zeiten anzusagen. Großartig, aber trotzdem, dass das funktioniert. Wie gesagt, ich freue mich immer noch wie Bolle, dass ich hier von zu Hause in eurer Stube ein bisschen blaues Licht machen kann. Hier, ihr Lieben, kommt gut ins Bett. Es war großartig. Ich gehe jetzt auch gleich in das meine und ich hoffe, ihr seid herrlich entspannt und fit für den morgigen Tag. Kommt also gut ins Wette. Tschüss, es war großartig. Und hier habe ich noch ein Stück, das geht eine Viertelstunde. Hoffen wir, dass wir das trotzdem noch schaffen. Und da geht es ums Leben, die Geschichte des Lebens. Bleibt also noch interessant an eurem Radio hängen. Tschüss, macht's gut. Ding, dong. Oh, jetzt muss ich mir aber schnell das Kissen holen. discovered the internet.